Riesen fallen. Von Ingvar Ambjörnsen. Hallo. Guten Morgen. Na, schlecht geschlafen? Nö, nur viel zu kurz. Willst du einen Karamellbonbon? Lass mich mit dem süßen Klebzeug in Ruhe. War ja nur ein Angebot. An einem anderen Angebot wäre ich aber durchaus interessiert. Kann ich Mathe von dir haben? Schon wieder? Na komm, Prof. So ein Genie wie du muss seine genialischen Fähigkeiten einfach weiterreichen. Na, dass ich nicht lache. Ja, dann müssen wir wohl einen Schritt zulegen. Immer mit der Ruhe. War doch erst das erste Mal. Wache ich oder träume ich? Ich glaube, du siehst ganz richtig. Hat jemand aus dem Flieger abgeworfen? Mann, das müssen ja tausende von Flugblättern sein. Der ganze Schulhof ist ja voll davon. Das ließe sich sogar ganz genau berechnen. Wenn man eine gleichmäßige Verteilung zugrunde legt, dann könnte man ein Quadrat hochrechnen. Dachte ich's mir doch. Die norwegischen Riesen haben wieder zugeschlagen. Ausländer raus. Wir wollen ein sauberes Norwegen. Schwachsinn. Ist der gleiche Quatsch, den sie neulich auf die Klowände geschmiert haben. Sieh dir mal bloß unsere lieben Mitschüler an. Glotzen auf das Zeug, als ob es da was zu gewinnen gäbe. Ein paar gucken schon ganz schön sauer. Die schmeißen den Quatsch schon in den Müll. Na, ihr zwei. Hallo, Peter. Hallo, Joran. Na, Bruderherz. Schätze, du bist beruflich hier. Ein anonymer Anrufer hat sich bei der Redaktion vom Dagbladet gemeldet und was von einer interessanten Flugblattaktion an eurer Schule erzählt. Da bin ich natürlich gleich hierher gekommen. Ganz schöner Wirbel, den die hier veranstalten, um auf sich aufmerksam zu machen. Die haben weder Mühe noch Kosten gescheut, diese norwegischen Riesen. Na, wer von eurer Schule könnte denn zu denen gehören? Weiß nicht. Na, Springerstiefel, kurzer Haarschnitt, Glatze vielleicht? Ist uns noch nicht über den Weg gelaufen. Hat ja auch nicht immer was zu sagen. Der Prof sieht mit seiner Mähne auch so aus wie ein Urgestein. Trotzdem ist er ganz fit im Kopf. Na, danke. Ich muss zurück in die Redaktion. Also, haltet Augen und Ohren auf, ja? Claro. Ich hab's gewusst, dass der mich heute in Mathe dran nimmt. Ich war längst überfällig. Schiebst du mal den Ketchup rüber? Bitte. Ich sag dir, bei uns gibt's keine Glatzen. Die müssen mal anders herkommen. Glatzen sind ja nicht gleich Glatzen. Und jetzt noch die Mayo. Danke. Zumindest müssen die Riesen sehr gute Connections haben. Sonst wüssten die doch nicht so gut Bescheid. Wie sonst kommen ihre Sprüche an die Klowände und die Flugblätter auf unseren Schulhof? Die nerven mich mit ihrem rechten Gehabe. Ausländer raus. Wir machen Norwegen und den Rest der Welt ausländerfrei. Absoluter Schwachsinn. Guck mal auf die andere Straßenseite. Ja und? Da quatscht jemand, den du gut kennst, mit einem Typen, den wir nicht kennen. Filler? Das ist doch nicht dein Ernst. Der soll was mit den norwegischen Riesen zu tun haben? Ich möchte nur mal wissen, was Filler jetzt mit jemandem am Hut hat, der einen nagelneuen Porsche fährt. Filler war zwar immer schon Angeber, aber deshalb muss einer nicht gleich recht sein. Muss nicht. Aber könnte. Sag mal, kannst du erkennen, wie der Typ hinter dem Lenkrad aussieht? Du lässt nicht locker, was? Längliches Gesicht. Spitze Nase. Rötliches Haar. Eher so Typ Fuchs. Aber du kannst Filler gleich selber fragen. Er kommt her. Den Teufel werde ich tun. Ich werde doch keine schlafenden Hunde wecken. Und schon gar keine Riesen. Abend. Guten Abend, Peter. Schön, dass du kommst. Also, was soll ich tun? Sei doch nicht so kratzbürstig. Ist doch wahr. Kaum habe ich meinen Fuß in die Tür gesetzt, gibt's immer irgendwas zu tun. Komm, du übertreibst. Also? Naja, hör mal, ich wollte mit Mona ins Kino gehen und ja, da wollte ich dich fragen, ob du kleinen Mie noch ein Brot schmieren und sie dann ins Bett stecken könntest. Was? Bitte. Und warum kann er das nicht machen? Dein Vater ist ein... Nicht so geeignet für praktische Dinge, ich weiß. Er ist ein Künstler. Malt riesengroße Bilder. Und wenn er das nicht macht, dann liest er, fährt mit dem Fahrrad durch die Gegend und verabscheut alles Technische wie Computer und Internet. Jeder hat seine Qualitäten. Aber wir leben im 21. Jahrhundert, nicht mehr im Jahre 1968. Ach, geht's mal wieder um mich? Tja. Deine Haare sind fast so lang wie die vom Prof. Aber der hat noch keinen so schönen grauen Rauschebart. Ich geb's auf, du schaffst mich. Sag mal, stimmt das, was Joran in der Abendausgabe vom Tagblatt geschrieben hat? Wieso sollte das denn nicht stimmen? Was denn? Dass euer Schulhof mit Flugblättern von Nazis übersät war. Sterben die denn niemals aus? Zum Schluss hat's wie eine Altpapierhandlung ausgesehen. Altpapier? Das ist kein Altpapier, das ist eine gefährliche Neuauflage. Die Riesen sind nicht zu unterschätzen. Peter Patterson? Du, ich habe was überaus Interessantes entdeckt. Bist du das, Prof? Wer sonst? Ja, ich kann dich kaum verstehen. Nimm mal einen Karamellbonbon aus dem Mund. Ich bin bei meiner Tante Edith in St. Vika. Und? Du musst herkommen. Was? Was soll ich denn da? Es ist wirklich wichtig. Warte am Bahnhof auf dich. Also bis nachher. Hey, Prof, ich hab hier... Prof? Herzlich willkommen in St. Vika, dem schönsten Ort weit und breit. Nur ein Katzensprung vom Zentrum. Ich hoffe, du hast was wirklich Interessantes auf Lager. Worauf du dich verlassen kannst. Keine 5 Minuten von hier, ganz in der Nähe von Tante Ediths Haus. Was denn nun um Himmels Willen? Grün, blitzend, sauteuer. Der Porsche? Kluges Kerlchen. Ich fasse es nicht. Und deswegen lässt du mich hier antanzen? Das hättest du mir doch auch am Telefon sagen können. Abwarten. Siehst du? Da hinten steht er. Wieso bist du dir so sicher, dass es ausgerechnet der Porsche ist? Er muss es sein. Aha. Sag mal, willst du ein Karamellbonbon? Nein, danke. Neue Sorte, lohnt sich. Nein, lass mich mit den Dingern zufrieden. Ich hab mich ein bisschen umgesehen und Tante Edith ausgequetscht. Mensch, mach's nicht so spannend. In dem Haus, vor dem dieser Luxusschlitten abgestellt ist, wohnt Bibi Krolin. Ein Filmstar? Nee, kein Filmstar. Sondern? Vor circa 4 Jahren hat sie die OFAI gegründet. Die was? Ja, die Organisation gegen farbige Einwanderung. Das ist ja ein Ding. In ihren Broschüren hat sie gegen alles gewettert, was nicht schneeweiß ist. Afrikaner, Inder, Türken, Griechen. Aha. Und die wohnt in dieser Villa? Ja. Sie ist zwar wegen ihrer rassistischen Äußerung vor Gericht gekommen, aber das war's auch schon. Sie wurde freigesprochen, obwohl sie Menschen mit dunkler Hautfarbe als Affen bezeichnet hat. Unglaublich. Als Nachbarin ist Bibi Krolin offenbar ausgesprochen nett und hilfsbereit. Es gibt eben solche und solche Glatzen. Na, jedenfalls kann ja keine Rede mehr von Zufällen sein. Also, Filler haben wir an dem Tag mit dem Porsche-Fahrer gesehen, als sich auf unserem Schulhof die Nazi-Flugblätter stapelten. Mhm. Und jetzt steht diese Superkarre vor der Villa von Bibi Krolin. Oder hast du immer noch Zweifel, ob das der richtige Porsche ist? Nein, eigentlich nicht. Das ist ein Glückstreffer, was? Wie man's nimmt. Und was machen wir jetzt? Nichts sehen. Am besten wir klettern da auf den Mauervorsprung. Wir? Also schön, nur ich. Dann hilf mir wenigstens. Okay. 1, 2 und... Autsch, meine Hand! Geschafft. Und? Kannst du was sehen? Ja. Der Typ ist mit Sicherheit nicht der aus dem Porsche. Der hier ist wesentlich älter und feister. Außerdem hat er blonde Haare. Was ist mit der Krolin? Die sieht aus wie die Frau vom Bäcker. Klein und mit so braunen Korkenzieherlöckchen. Kannst du verstehen, was sie reden? Nein, kein einziges Wort. Mist! Was ist? Der Hund hat mich entdeckt. Was für ein Hund? Der lag unterm Tisch. Ich muss hier schnellstens wieder runter. Geh zur Seite, ich springe. Aua! Steh schon auf, wir müssen weg. Hilf mir mal hoch! Mann, bist du... Mach schon, lauf los, Prof! Hinter mir her, immer hinter mir her! Schneller, Prof, schneller! Ich kann nicht! Hier, in die Turmeinfahrt! Das hätten wir erstmal geschafft. Ich bin tot. Halb so schlimm. Gleich geht's dir wieder besser. Ich muss mir erstmal setzen. Wir können nicht hierbleiben. Der wird nach uns suchen. Oh nein! Mit dem Hund würde ich's ja aufnehmen, aber diesem Typen möchte ich wirklich nicht in die Finger geraten. Hast du verstanden, was er gebrüllt hat? Das war Französisch. Arrêté. Das heißt Stopp, Halt. Wir haben schon wieder vergessen, uns das Kennzeichen von dem Porsche zu notieren. Das auch. Was denn noch? Ich habe meine Karamellbonbons verloren. Das darf doch nicht wahr sein. Und wir müssen uns Filler vorknöpfen. Sie hören die Nachrichten. Zunächst die Wetteraussichten. Morgen. An der Vorderseite eines Tiefs über Schottland wird zunächst noch warme Luft nach Norwegen geführt. Als ausgeschlafen kann man das ja nicht gerade bezeichnen, so wie du aussiehst. Prof unterwegs. Wohl ziemlich spät geworden, was? Aussichten für die nächsten Tage. Es bleibt spätsommerlich warm mit erhöhter Gewitterneigung. Keine Milch mehr da? Nee. Und nun die Nachrichten. Oslo. Mist. Die Gesellschaft über die Ausbreitung des Rassismus hat ihren Abschlussbericht vorgelegt. Darin wird zum einen die steigende Anzahl neonazistischer Gewalttaten gegen Ausländer kritisiert. Rechtes Gedankengut und rechte Jugendkultur seien vielerorts nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Notwendig sei eine breite Öffentlichkeit, die diese Tendenz verhindere. Aha. Zum anderen warnte die Gesellschaft vor den Aktivitäten der neuen Rechten im Internet. Neonazistische Organisationen nutzen verstärkt das Internet zur Verbreitung ihrer Propaganda. Und was wird dagegen unternommen? So gut wie gar nichts. www.neonazis.no. In 0,nix können die sich damit weltweit ausbreiten. Ist alles überhaupt kein Problem mehr. Ne? Norwegen, Schweden, Dänemark, Deutschland, Belgien, Luxemburg, Niederlande. Alles per Mausklick. Und so gut wie umsonst. Auch in Frankreich? Natürlich auch in Frankreich. Wieso fragst du? Nur so. Pedersen. Ja. Ja, kann ich dir geben. Hier ist für dich. Hallo? Prof. Was jetzt? Na schön. Okay, bis dann. Ich muss los. Hey, und der Tee? Keine Zeit. Bis später. Ja, dann viel Spaß. Das muss doch hier irgendwo sein. Mach mal Licht. Geht nicht. Meine Güte, ist denn hier alles Schrott? Der Fahrstuhl ist hin, das Licht geht nicht. Wieso bist du dir eigentlich so sicher, dass Filler zu Hause ist? Filler ist kein Frühaufsteher. Vor 11 läuft bei dem gar nichts. Na, wer sagt's denn? Hier ist es. Dass so eine gute Idee ist, ihn aus dem Bett zu klingeln? Das werden wir ja sehen. Hallo. Wer seid ihr denn? Wir wollten zu Filler. So, zu Filler wollt ihr. Ja, ich kann euch auch nicht sagen, wo der steckt. Der sucht ebenso das Weite wie sein Vater. Scheint er geerbt zu haben. Woher kennt ihr euch denn? Aus der Schule. Aus der Schule? Ich wusste gar nicht, dass mein Sohn noch zur Schule geht. Ich dachte, der treibt sich nur noch auf der Straße rum. Ich würde euch ja gerne reinbitten, aber ich habe schon Besuch. Macht nichts. Okay. Und grüßt Filler von mir, wenn ihr ihn seht. War ja eine echte Überraschung. Hast du gesehen, wie es in der Wohnung aussah? Dagegen ist mein Zimmer echt aufgeräumt. Stimmt. Also wenn ich in diesen öden Blocks leben müsste, würde ich mich auch ständig woanders rumdrücken. Alles so grau. Düster. Die Bäume kannst du an einer Hand abzählen. Warte mal. Was ist denn? Da drüben. Da ist Filler. Wo? Bei dem dunkelblauen Taunus. Tatsächlich. Der lässt wohl keinen Autotyp aus. Der hinterm Steuer ist das Fuchsgesicht. Den anderen habe ich noch nie gesehen, aber den würde ich jederzeit wiedererkennen. Er hat so blaue Augen. Eiskalt. Machen wir, dass wir wegkommen, bevor sie uns entdecken. Wieso? Wir wollten noch mit Filler sprechen. Ja. So wie ich die Sache sehe, ist Reden jetzt zwecklos. Aber wir müssen an ihm dranbleiben. Und zwar so, dass er von der Beschattung nichts merkt. Hallo, ihr zwei! Sorry, ich hab angeklopft, aber ihr habt mich nicht gehört. Hey, Joran! Namen Peter. Na, Bruder Herz, mal wieder voll auf dem Annie Lennox-Trip. Na und? Besser als Joe Cocker oder Santana. Ja, ihr wollt noch ein paar Passionen von mir. Ja. Also, die Organisation, die Bibi Krolin vor einigen Jahren gegründet hat, existiert noch. Und nennt sich nach wie vor Organisation gegen farbige Einwanderung. Abgekürzt OFEI. Über die Mitglieder war leider nichts rauszubekommen. Und auch von den norwegischen Riesen kennen wir keinen Namen, nichts. Sehr merkwürdig. Tja. Aber ich habe noch ein Foto aus unserem Archiv mitgebracht, aus der Zeit, als die Krolin wegen ihrer rassistischen Äußerungen vor Gericht stand. Lass mal sehen. Ja, hier. Aber das ist ja... Au, bist du wahnsinnig? Entschuldigung. Was wolltest du denn gerade sagen, Peter? Nichts. Ich habe Peter gefragt. Ach so. Nichts. Wirklich nichts. Ich habe im ersten Moment gedacht, dass ich jemanden auf dem Foto kenne, aber ich habe mich wohl getäuscht. Naja. Ich will nur hoffen, dass ihr keine Alleingänge macht. Mit diesen Rechten ist nicht zu spaßen, klar? Selbstredend. Brüderchen, wo sind eigentlich deine Karamellbonbons? Ja. Der Prof versucht eine Diät. Das kann nicht schaden. Also dann, macht's gut. Und wie gesagt, informiert mich. Und passt auf euch auf. Bis dann. Bist du verrückt, mir so gegen Schienbein zu treten? Wenn du so geschwätzig bist. Joran hätte dich nach Strich und Faden ausgequetscht und sich voll mit reingehängt. Ich kenne doch meinen Bruder. Ja, na und? Das ist noch zu früh. Wir müssen allein an Filler dranbleiben. Wenn der merkt, dass eine ganze Horde hinter ihm her ist, dann hält er dicht und verkrümelt sich. Jedenfalls waren auf dem Foto drei alte Bekannte. Dieser feiste Kerl aus St. Vika, der Arete hinter uns hergeschrien hat, das Fuchsgesicht und der mit den eisblauen Augen. Ich wette, die haben alle was mit den norwegischen Riesen und der Ofei zu tun. Ist mir heiß. Ich würde tausendmal lieber eine kalte Dusche nehmen, als hier schwitzend zuzusehen, wie Filler sich eine Currywurst nach der anderen reinzieht. Er zahlt gerade. Endlich. Komm, wir dürfen ihn nicht aus den Augen verlieren. Mann, hier ist ja stockfinster. Keine Straßenbeleuchtung, nix los. Stopp! Er ist in das Haus da reingegangen. In diese Bruchbude? Da kommt jemand. Los, hinter die Tonnen! Schnell! Stinkt das hier. Psst! Das sieht doch ganz nach einer Versammlung aus. Das müssen wir rauskriegen. Bist du verrückt? Du kannst ja hierbleiben. Na gut. Ich glaube, jetzt kommt keiner mehr. Also los! Die Fenster sind alle vergittert. Aber die Tür ist offen. Unten ist Licht. Die müssen im Keller sein. Fall bloß nicht die Treppe runter. Mist, da kommen noch welche. Bloß keine Panik. Komm hierher, schnell. Glück gehabt. Was ist denn das hier? Vermutlich ein alter Kohlenkeller. Guten Abend, Kameraden. Guten Abend. Guten Abend. Hier kann man durchgucken. Ich glaub's nicht. Der sieht ja aus wie Adolf Hitler. Stimmt. Wie geklont. Ob der sich mit seinem Schnauzbart auch so vorkommt? Mit Sicherheit. Da ist auch Filler. Und das Fuchsgesicht. Und der mit den Eisaugen. Denkst du auch, was ich denke? Das sind die norwegischen Riesen. Wir haben sie. Wir sind in der Höhle des Löwen. Liebe Kameraden. Es geht los. In diesem Herbst haben wir mehrere 10.000 Flugblätter in verschiedenen Stadtteilen und Schulen verteilt. Aber diese Aktionen haben uns letztlich zu wenig Sympathisanten eingebracht. Ach nee. Das muss sich ändern. Wir sind Rassisten und wir sind stolz darauf, Rassisten zu sein. Die norwegischen Riesen haben eine Aufgabe. Wir müssen Norwegen, unser Vaterland, von Negern und anderen Kanaken säubern, ehe es zu spät ist. Psst. Viele treten Organisationen bei, wie die von Bibi Krolin, weil sie es satt haben, dass diese Ausländer ihre Wohngegenden, ihre Arbeit an sich reißen. Aber sie denken nicht weit genug. Sie schreien nach Gesetzen, die niemals kommen werden. Sie begreifen nicht, dass wir unsere eigenen Gesetze schaffen müssen. Organisationen wie die OFAI haben zwar dasselbe Ziel wie wir, aber wir arbeiten in verschiedenen Bereichen. Aber wir machen doch auch nichts anderes als die OFAI, Bull Eriksen. Fila macht sich hier ganz schön wichtig. Deine Ungeduld gefällt mir, Fila. Bull Eriksen. Ich kann dir versichern, so heißt also die Zeit für handfestere Aktionen ist näher, als du denkst. Der Name passt auch zu ihm. Bulli Bullshit. Still. Wir werden Freitagnacht noch einmal eine Aktion mit Klebezetteln und Flugblättern und zwar im Osten der Stadt durchführen. Der Rest trifft sich in der Litholzhütte am Sonnwandsee. Und zum Schluss, Kameraden, ein Lied! Das ist wirklich nicht zu fassen. Ich dachte, sowas gäbe es nur im Film. Nee, leider nicht, wie du siehst. Lass uns bloß verschwinden, solange die noch singen. Dann los! Lies nochmal vor. Aus zuverlässigen Kreisen wissen wir, dass am Freitagabend im Osten Oslos eine Aktion von den norwegischen Riesen gegen Ausländer stattfinden soll. Wir hoffen, dass das Dagbladet an Ort und Stelle sein wird. So, das wär's. Gut. Ganz schön anstrengend, auf so einer alten Schreibmaschine rumzuklappern. Ja, mein Alter wollte sie auch erst nicht rausrücken. Meinst du nicht, dass dein Bruder ahnt, wer hinter diesem anonymen Schreiben steckt? Und wenn schon. Bis dahin sind wir über alle Berge. Und Joran hat eine gute Story. Ich muss immer zu an gestern denken. Die haben mir mit ihrem Getue ganz schön Angst eingejagt. Ich hätte nie geglaubt, dass es sowas noch gibt. Irgendwie dachte ich, dass der ganze Nazi- und Rassismus-Quatsch ausgestorben sei. Geht mir genauso. Scheinen sich ja nach wie vor ziemlich viele dafür zu interessieren. Viel zu viele. Mein Vater hat uns jedenfalls schon 2 Schlafsäcke rausgelegt. Was hast du deinen Eltern denn erzählt? Dass wir eine Schnitzeljagd für unseren Jahrgang vorbereiten und uns das Gelände dafür ansehen wollen. Nicht schlecht. Meine Eltern waren ganz begeistert, dass wir endlich mal in die Natur raus wollen und haben mir gleich 2 Wanderkarten mitgegeben. Wenn die wüssten, dass wir nur nach Sonsvann wollen. Dann müssen wir also nur noch den Brief ans Dagbladet einschmeißen und uns nach dem Zug erkundigen. Mensch, ist das toll hier. Der See ist ja riesig. Ja, ja. So weit die Füße tragen. Wie aus einem Norwegen-Kalender. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass hier irgendwas Mieses ablaufen soll. Abwarten. Und mit dem Wetter haben wir auch einen absoluten Glückstreffer gelandet. Guck mal, kein Wölkchen am Himmel. Alles strahlend blau. Mein Gott, wie weit ist es denn noch? Hinter dieser Wegbiegung müsste es gleich sein. Hinter dieser Wegbiegung müsste es gleich sein. Das hast du schon 100-mal gesagt. Die Hütte sehe ich schon. Was? Wo? Warte mal. Da, zwischen den Tannen. Gut versteckt. Da muss schon jemand sein. Vor dem Haus stehen Tische und Bänke. Dann lass uns jetzt schnellstens einen Lagerplatz suchen, wo wir sie beobachten können. Außerdem muss ich diese verdammten Wanderstiefel ausziehen. Die drücken wie verrückt. Und da muss ich unbedingt was essen und trinken. Sonst falle ich auf der Stelle tot um. Siehst du was? Das Fernglas ist super, das uns dein Vater mitgegeben hat. Ja, war echt spendabel. Da tut sich was. Dieser Hitler-Verschnitt, dieser Bull Eriksen, er ist rausgekommen. Und noch 2. Und Filler. Filler ist wohl überall dabei. Scheint so. Einer von den 2 ist der mit den Eisaugen. Und das Wuchsgesicht? Kann ich nicht sehen. Irgendwas ist los. Schade, dass wir nichts hören können. Die palavern ziemlich heftig miteinander. Das glaube ich nicht. Was denn? Der Hitler-Verschnitt und Filler haben eine Knarre. Lass mal sehen. Hier. Tatsächlich. Ich glaube, Filler hat das Ding bestimmt nicht zum ersten Mal in der Hand. Filler als rechter Rambo. Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Wehrsport. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Ein ideales Gelände, um sich in aller Ruhe auf ihre handfesteren Aktionen vorzubereiten. Der mit den Eisaugen, der scheint irgendwo hin zu wollen. Er hat einen Rucksack. Lass mal sehen. Hier. Tatsächlich. Komm hinterher. Wieso denn? Weiß nicht. Hab pure Neugier. Mann, hat der einen Schritt drauf. Wenn er so weiter rast, sind wir bald in Oslo. Von der Richtung her könnt sogar hinkommen. Halt! Was ist denn? Er ist stehen geblieben. Hat seinen Rucksack abgenommen. Los, leg dich hin! Was? Auf den Boden und mach schon! Der versteckt den Rucksack im Gebüsch. Da sind bestimmt keine Walnüsse drin. Das glaube ich auch. Was macht er jetzt? Nichts. Drück dich auf den Boden und kein Mucks. Aber der kommt hierher. Er kommt auf uns zu. Er ist weg. Das war knapp. Los, ich will wissen, was in dem Rucksack ist. Bist du sicher, dass der Typ weg ist? Ja. Ja, ja, der ist über alle Berge. Mann, ist der schwer. Hilf mir mal. Vielleicht haben die ein paar Goldbarren da reingetan. Das reicht. Zum Glück ist er nur zugeschnürt. Nur eine Plastiktüte mit so grauem Zeugs drin. Was du da in der Hand hältst, das sind schätzungsweise 4-5 Kilo Sprengstoff. Sprengstoff? Naja, also, soviel ich weiß, benötigt man einen Auslöser. Erst dann kann man damit einiges in die Luft jagen. Was? Häuser, Brücken, Bahnhöfe. Am besten legen wir alles wieder so zurück, wie wir es vorgefunden haben. Das will ich euch auch geraten haben. Oh, verdammt. Das nennt man Pech, was? Ich habe einfach zu gute Ohren und ihr zu schlechte. Also, was macht ihr hier? Wir wollten Pilze sammeln. So, Pilze sammeln. Das ist ja niedlich. Und dabei seid ihr ganz zufällig auf meinen Rucksack gestoßen. Genauso war's. Ich würde dir raten, mich nicht anzulügen, sonst schneide ich dir deine hübschen langen Zotteln ab. Aber das... Maul halten. Ihr geht jetzt schön vor mir her, den Weg zur Hütte zurück. Und keine Mätzchen, ja? Die Pistole hier ist nicht aus Schokolade, das garantiere ich euch. Sieh mal, wohl Eriksen, wen ich da habe. Ein paar Pilzesammler. Was soll das, Knut? Wieso hast du die beiden mit hierher gebracht? Diese zwei Unschuldslämmer haben ihre Nasen zu tief in den Rucksack gesteckt, deshalb. Ich kenne die beiden. Die sind schon bei Bibi Krollin ums Haus geschlichen. Dummerweise sind sie mir entwischt. Himmel! Ich glaube kaum, dass sie von dieser Seite Hilfe erwarten können. Was? Da kannst du mal sehen, wohl Eriksen, was für ein Bürschchen ich da geschnappt habe. Wirklich schade, dass er nicht bei uns mitmacht. Gott sei Dank. Nimm den Mund ja nicht so voll. Also, weshalb verfolgt ihr uns? Nur so. Wird's bald. Wir wollten in unserer Schülerzeitung etwas über euch schreiben. Über uns? Ah, das ist ja interessant. Und wer sind wir? Ja, eine Organisation, die was gegen Ausländer unternimmt. Aha. Und, weiter? Ja, alles Weitere, das wollten wir ja noch erfahren. Immer eine passende Antwort auf Lager, was? Aber so wie du aussiehst, Zottel, gehörst du zu denjenigen, die rein gar nichts gegen Ausländer und das ganze Gesocks haben. Sondern ganz im Gegenteil, uns auch noch die Arbeit erschweren, dieses Gesindel auszurotten. steckt sie erstmal in den Keller. Und dann sehen wir weiter. Das sieht nicht gut für uns aus. Wir hätten Joran doch besser informieren sollen. Jetzt ist es zu spät. Was meinst du, wie lange wir schon in diesem Loch sitzen? 3-4 Stunden? Noch nicht mal Fenster gibt's hier. Schlimmer als im Knast. Wir haben Gesellschaft. Was? Ein paar Mäuse. Wo? Reg dich ab. Die tun uns nichts. Im Vergleich zu den Ratten da oben sind die Mäuschen hier total harmlos. Was war das? Keine Ahnung. Ist ja stockdunkel. Kam von oben. Unser letztes Streichholz. Hier ist ein Stück Papier, da steht was drauf. Schnell lies, bevor die Flamme ausgeht. Ich mach gleich kurz die Luke auf. Ein paar Kronen liegen auf dem Küchentisch. Am besten haut nur einer von euch ab, das geht schneller. Ich weiß nicht, wann sie wiederkommen. Wer das wohl geschrieben hat? Da, die Luke. Los, Peter. Ich? Soll ich etwa? Hast recht. Und vergiss mich nicht. Ich laufe so schnell ich kann und hole Hilfe. Hier muss es doch sein. Verdammt. Der See. Der Parkplatz. Da, die Telefonzelle. Hebe ab, bitte. Dagbladet, Sie sprechen mit Joran. Joran, ich bin's, Peter. Du, wo ist der Prof? Du musst uns helfen, der Prof ist in Gefahr. Was ist denn passiert? Ich bin in Sonnigswein am See in der Telefonzelle. Was ist denn passiert? Ich bin den ganzen Weg gelaufen. Der Prof hat mir deine Nummer gesagt. Ich kann nicht mehr. Mir wird's. Peter! Peter, du! Peter! Gott sei Dank. Ich dachte, du würdest überhaupt nicht mehr zu dir kommen. Wir wollten schon einen Krankenwagen rufen. Der Prof. Wo ist der Prof? Hey, das würden wir gerne von dir wissen. Kannst du uns zu ihm bringen? Ja. Hier, trink erst mal einen Schluck, bist ja völlig fertig. Ich habe gleich nach deinem Anruf die Polizei verständigt. Bin gleich hierher gerast. Die Riesen haben uns erwischt. Und eingesperrt, aber einer hat uns geholfen. Hey, das kannst du uns alles nachher erzählen. Wir müssen vorsichtig sein, die haben Waffen. Es ist genügend Polizei da. Geht's wieder? Ja. Komm, nichts wie hin. Sprengstoff haben sie auch. Die Burschen sind ja wirklich allerbestens ausgerüstet. Da, sie haben es geschafft. Sie kommen raus. Die Riesen sind gefallen. Schau dir das an. Der erste da vorne, dieser Hitler-Verschnitt. Das ist Bull Eriksen. Und der hinter ihm, der heißt Mark, das ist ein Franzose. Den nächsten habe ich Eisauge genannt, Knut eigentlich. Ein Widerling. Sag mal, du kennst dich ja bestens aus. Dann wart ihr das mit diesem anonymen Schreiben? Ja. Das hätte ich mir ja denken können. Hey, da ist der Prof. Prof, hierher, wir sind hier. Du hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Ich bin gerannt wie die Feuerwehr. Das kann ich bestätigen. Hallo, Bruderherz. Hallo, Prof. Habt ihr was mitgebracht? Hey, wow, Bonbons, danke. Da ist ja auch Filler. Mann, der sieht ja ganz schön fertig aus. Kein Wunder, die sind ja noch auf ihn losgegangen und haben ihn als Verräter beschimpft. Wieso das denn? Ach so, er war das, der uns geholfen hat, na klar. Filler! Filler, komm doch mal her! Was wollt ihr noch von mir? Danke, Filler. Schon gut. Filler, willst du nicht mit uns fahren? In meinem Auto ist noch Platz. Meinetwegen. Okay, ich sag nur noch der Polizei Bescheid, damit sie wissen, wo du abgeblieben bist. Bin gleich wieder da. Sag mal, hast du jetzt eigentlich Angst vor den Riesen? Wieso denn? Naja, dass sie sich an dir rächen, weil du uns geholfen hast. Ist meine Sache. Du weißt zu viel von ihnen, Filler. Sie werden dich nicht in Ruhe lassen. Du hast sie ja quasi verpfiffen. Ach, hör doch mal mit dem Gequatsche auf. Hey, wir machen uns doch nur Sorgen um dich. Mit denen ist wirklich nicht zu spaßen, das weißt du doch selber. Oder findest du das immer noch gut, was bei den Neonazis abgeht? Habt ihr denn was Besseres zu bieten? Mit Sicherheit. Die Riesen fallen. Von Ingvar Ambjørnsen. Aus dem Norwegischen von Gabriele Hafs. Hörspielbearbeitung Angelika Vogt. Es sprachen Peter Pettersen, Jona Müß. Der Prof Benjamin Reding. Joran Bernd Knann. Vater Pettersen Klaus Spürkel. Mutter Pettersen Andrea Hanke-Tries. Filler Ingo Biermann. Und Christiane Bachschmidt, Peter Espelöhr, Achim Hall, Hubertus Gerzen, Nicole Bohut und Holger Hettendorf. Ton Andrea Mamitsch, Schnitt Christiane Köhler, Regieassistenz Holger Hettendorf, Regie Patrick Blank. Produktion Südwestrundfunk 2000.